Die Gedenkkomitees für den großen Staatsführer Genossen Kim Il-sung wurden jüngst jeweils im Rat der Koreakriegsveteranen Russlands und in Helsinki von Finnland gebildet. Sie beschlossen, zum 8. Juli politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung des heiligen revolutionären Lebens von Kim Il-sung und seiner großen Verdienste zu organisieren. Auch das kambodschanische Gedenkkomitee für Generalismus Kim Il-sung wurde jüngst gebildet.